moyenne. Moyenne. Alors, je serais comptable. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. After the second and third person singular, which we had a look at in our last two lessons, let's tackle today the two remaining persons, the we, mir, and the they, sie. As in English, there's no difference between a masculine, feminine, or neuter sie, they. For both we, mir, and they, sie, the verbs have the same ending, an en ending, just like the first person singular. Ich heschen, I am called, mir heschen, we are called, sie heschen, they are called. Ich wohnen, I live, mir wohnen, sie wohnen. Ich schwätzen, I speak, mir schwätzen, sie schwätzen. The same is true for the auxiliary verbs. Ich sinn, mir sinn, sie sinn, I am, we are, they are. Ich hun, mir hun, sie hun, I have, we have, they have. Wer sehre num, eise num, as Smith, a Werner. Wer sehre firnum, eise firnum, as Paul, an Dian. As you have noticed, the possessive pronoun for the masculine singular noun is our Eisen. Eisenum as, Eisefirnum as. Wie heisch dir? Mir heische Paul Smith und Diane Wagner. Mir wohnen in Frankreich zu Paris. Mir sind aus England von London. Mir schwätzen Englisch alle zu Boyisch. Mir sind Doktor von Beruf. Mir sind Engländer. Mir haben ein Auto. And for the third person plural, Here num as Smith a Wagner. Here firnum as Paul and Diane. The masculine possessive pronoun in these cases is hieren, there, here num, here firnum. We heche sie. Sie heche Paul Smith and Diane Werner. Sie wohnen auf Frankreich, zu Paris. Sie sind aus England, von London. Sie schwätzen Englisch und Litzebuisch. Sie sind Doktor von Beruf. Sie sind Engländer. Sie haben ein Auto. So all persons taken together we get Ich heschen, du heschs, hirn, sie, hat, hescht, mir heschen, dir hescht, sie heschen. Ich wohnen, du wohnst, hier, sie, hat, wohnt, mir wohnen, dir wohnt, sie wohnen. Ich schwätzen, du schwätzt, hier, sie, hat, schwätzt, mir schwätzen, dir schwätzt, sie schwätzen. And for the auxiliaries, ich sinn, du bass, hier nass, Mir sinn, dir sitt, sie sinn. Ich hun, du hörs, hirn hört, mir hun, dir hut, sie hun. Once more, ich sinn, du bass, hirn ass, mir sinn, dir sitt, sie sinn. Ich hun, du hörs, hirn hört, mir hun, dir hut, sie hun. And for the masculine singular possessive pronoun, meinum, deinum, seinum, hirnum, seinum, eisenum, erenum, Hirenum, mei firnum, dei firnum, sei firnum, hire firnum, sei firnum, eise firnum, ere firnum, hire firnum. After all these verbs and possessive pronouns, let's finish this lesson with something different, the adjectives. If the adjective follows the auxiliary to be, sinn, it remains unchanged as in English. My car is expensive, mein Auto as teuer. Your house is big. Dein Haus as groß. His child is small. Sei Kant as klein. Our bike is new. Eise Velo as neu. Your coat is black. Ihr Mantel as schwarz. Their name is difficult. Ihr Num as schwer. Expensive, teuer. Big, groß. Small, klein. New, neu. Black, schwarz. And difficult, schwer. If the adjectives precede the noun, however, they adapt to its gender, but this we better leave it for the time being.